hören Sie endlich auf. Das ist ja nicht zum Aushalten, Sie Angsthase. Da muss ich dem Officer aber recht geben, Justin. Immer noch Inspektor. Sagt mal, wo sind wir denn eigentlich gelandet? Wieso sind wir nicht mehr im Krankenzimmer? Ja, du hast recht. Wo sind wir? Ja, also... Wie sieht es denn hier aus? Ist das Metall? Sind wir in einem Gefängnis oder wie? Nein, also das ist ein... Die vielen leuchtenden Knöpfe und diese hellen Bilder an den Wänden. Diese Teile nennen sich Monit... Diese seltsamen Geräusche, dieses Piepsen und Klackern, das ist ja unheimlich. Wenn ihr beiden mich mal ausreden lassen würdet, könnte ich euch erklären, was hier passiert ist. Ja, das wäre aber angebracht, Inspektor. Das finde ich auch. Also schön. Wir wurden mit einem sogenannten Transportstrahl hierher gebracht. Hä? Wir sind... Transportstrahl? Was soll denn das sein? Das versuche ich ja gerade zu erklären. Also, mit diesem Transportstrahl sind wir auf eine Raum... Willkommen zurück an Bord der Octagon C-15X3. An Bord? Sind wir auf einem Schiff? So in etwa. C-15X3? Hä? Darf ich fragen, wer diese beiden Personen sind? Sie befinden sich unerlaubt auf diesem Schiff. Also doch ein Schiff. Ich bitte um eine Erklärung, C-15X3. Nun, Admiral, das ist eine längere Geschichte. Wie wäre es, wenn Sie sich mal erklären, wer sind Sie überhaupt und wo befinden wir uns? Ich bin Admiral Stake und Sie befinden sich auf der USS Octagon, ein Raumschiff der Sternenföderation der Vereinigten Staaten von Amerika. Jeder von uns hat eine dunkle Seite. Man braucht nur den richtigen Knopf, um sie zu aktivieren. Viele von uns aber wissen nicht um diese dunkle Seite und andere wiederum können sie nicht verbergen. Dies ist die Geschichte eines Mannes, dessen zweites Ich zum Verhängnis wurde. Die Geschichte von Will Be Angry. Gott, was war denn das? War ich ohnmächtig oder was? Ich kann mich nur noch erinnern, dass ich an diesem Krankenhausfenster stand und die drei Chaoten beobachtet habe. Dann kam dieses Beben und dieser Schlüssel. Und dann dieser Lichtstrahl aus dem Himmel und dann... Sag mal, bin ich jetzt bescheuert? Wo bin ich denn? Das ist doch... Aua! Mann! Ach, du liebe Zeit, bin ich etwa im Keller? Wie bin ich denn hier gelandet? Boah, ist das eng hier. Ich kann mich ja kaum bewegen. Also, sieht tatsächlich aus wie ein Keller mit Rohren für... das Abwasser oder sowas. Also erstmal muss ich schauen, wie ich hier rauskomme. Und dann muss ich so schnell wie möglich meinen Plan umsetzen. Diese drei Deppen, die müssen so schnell wie möglich sterben. Ich muss mir vergessen hin. Was denn? Folge 8, muss ich sagen. Oh ja, Folge 8. Schiff? soll das denn bitte sein? Hast du schon mal was davon gehört, Justin? Nö. Würden Sie mir das bitte erklären, C15X3? Diese beiden Herren sind Dr. Wilby Angry und sein Freund und Mitarbeiter Justin Time. Tag! Sie wurden in den letzten Fall verwickelt, den ich gerade versuchte aufzuklären. Dass die beiden mit hier hochtransportiert wurden, war so natürlich nicht vorgesehen. Sie befanden sich zum Transportationszeitpunkt in meinem Krankenzimmer. Ich konnte ja nicht ahnen, dass sie mich mitten in der Nacht besuchen würden. Wir haben natürlich bemerkt, dass wir mehr Energie benötigt haben als gewöhnlich. Unsere Module zeigten allerdings 4 Personen an, die transportiert wurden. Wo ist diese 4. Person? Da ist keine 4. Person. Wir sind die Einzigen. Vermutlich liegt es daran, dass ich mit dem Bett hier hochgeholt wurde. Ich bin ja verletzt und musste daher liegend transportiert werden. Vielleicht haben Sie recht. Ich schicke sofort den Doktor zu Ihnen. Er wird sich um Sie kümmern. Diesen Kratzer werden wir schnell wieder in den Griff bekommen. Nun aber mal raus mit der Sprache. Was zur Hölle geht hier vor? Ja, wir bitten um Aufklärung. Wo um alles in der Welt sind wir? Gut. Wir wurden mit einem speziellen Strahl auf dieses Raumschiff transportiert. Ich höre immer wieder dieses Wort Raumschiff. Was soll das sein? Ein Raumschiff ist ein Schiff, mit dem man durch den... Weltraum fliegen kann. Ist das Ihr Ernst? Ich weiß, es ist schwer zu glauben, aber... Also wir sind nicht nur an einen anderen Ort gebracht worden, sondern auch in eine andere Zeit. Andere Zeit? Ja, in die Zukunft. Wir sind über 300 Jahre in die Zukunft gereist. Justin, der Inspektor hat wohl mehr als nur einen Kratzer abbekommen. Sein Hirn hat wohl auch einen Schaden. Leute, das ist kein Scherz. Ich komme aus der Zukunft und bin eigentlich Space Marshal auf diesem Schiff hier. Meine Dienstnummer ist C15X3. Deswegen hat mich der Admiral auch so angesprochen. Was ich euch sagen will, ist... Marshal Wood, schön, Sie wieder an Bord begrüßen zu dürfen. Ich hörte, Sie sind verletzt. Dr. Iceman. Ja, mich hat's erwischt. Zeigen Sie mal her. Ach, das kriegen wir schnell wieder hin. So. Moment. Das war's schon. Sie sind wieder voll einsatzfähig. Hier noch ein paar Tabletten zur Stärkung. Falls noch Probleme auftreten sollten, Sie wissen Bescheid. Guten Tag. Er hatte ja dieselbe Stimme wie der Arzt, der Sie im Krankenhaus... Also, ich meine, wissen Sie, was ich meine? Ja, ich weiß, lange Geschichte. Also... Was ich euch erzähle, ist die Wahrheit. Vor längerer Zeit waren wir mit dem Raumschiff auf einem Kontrollflug unterwegs. Uns ereilte ein Hilferuf einer Raumstation, die zu unserer Föderation gehört. Ich sollte mit eben diesem Transportstrahl direkt auf diese Raumstation gebracht werden. Falls es dort Komplikationen geben sollte, war ich der richtige Mann für diesen Einsatz. Ich hatte als Space Marshal die nötigen Befugnisse. Also für solche Fälle wurde ich ausgebildet. Ein Programmfehler des Transportstrahls ließ mich allerdings nicht auf der Raumstation landen, sondern auf der Erde. Und zwar 300 Jahre in der Vergangenheit. Ich landete am Anfang des 19. Jahrhunderts in England in einem Kaff namens Dreamstone. Zwischenzeitlich fiel der Transportstrahl komplett aus, sodass ein Zurückkehren auf das Schiff unmöglich war. Ich musste gezwungenermaßen in dieser Zeit bleiben und das Beste aus der Situation machen, in der Hoffnung, bald wieder zurückgebracht zu werden. Aber... C15X3, wie ist Ihr Gesundheitsstatus? Mir geht es wieder gut, Admiral. Gut, der Captain möchte Sie sehen. Sie alle drei. Jawohl, Sir. Thank you. Marshall Woods. Es freut mich, dass Sie wieder hier sind. Ich hoffe, Ihre Reise hat Sie nicht zu sehr angestrengt. Captain Tucker. Na, offen gesagt war sie sehr anstrengend. Das sind Dr. Angry und sein Kollege Justin Time. Welch ungewöhnliche Namen. Nun, Marshall, wir haben uns bereits einige Aufzeichnungen Ihrer Reise angesehen und waren erstaunt über Ihre Erlebnisse, wenn ich das mal so nennen darf. Aufzeichnungen? Captain Tucker, was meinen Sie damit? Ach, Sie wissen ja gar nichts davon, richtig. Wir konnten einige Zeit, nachdem Sie auf der Erde gelandet sind, einen Sicherheitsandroiden nachschicken. Der Transportstrahl war zeitweise in der Lage zu transportieren, wenn auch nur in einer Richtung. Daher hielten wir es für eine gute Idee, Ihnen einen D-Savior hinterher zu senden. Moment, einen Sicherheitsandroiden? Wozu? Wie der Name schon sagt, zu Ihrer Sicherheit. Das ist mir schon klar, aber... Das war die einzige Verbindung zu Ihnen, Marshall. Er sendete uns regelmäßig Bilder und Daten von Ihnen. So konnten wir Kontakt zu Ihnen halten, auch wenn es nur ein einseitiger war. Aber ich habe nie etwas bemerkt. Kein Wunder, es ist ja auch eines unserer neuesten Modelle. Er war fast immer in Ihrer Nähe, aber nie zu aufdringlich, um ihn zu registrieren. Aha. Wenn Sie wollen, können wir uns gerne gemeinsam Ihren Schatten anschauen. Er ist hier? Ja, vor ein paar Wochen erlitt er eine Fehlfunktion und fiel leider aus. Wir konnten ihn vor ein paar Stunden zurückholen. Hier entlang, bitte. Unsere Techniker haben ihn allerdings schon wieder so weit repariert, dass seine meisten Funktionen wieder aktiv sind. So, hier sind wir. Bitteschön. Mr. Bubbleberg, würden Sie uns den Androiden bitte zeigen? Servus. Ist ja mein Lieblingsnachbar. Mrs. Winkelstein.